Von Krankenhaus zu Krankenhaus, dachte Johnny verträumt, während er sanft mittels der kleinen blauen Tablette dahinschwebte, die er eingenommen hatte, bevor er und Sam das EMMC verlassen hatten und in Sams 75er Eldorado eingestiegen waren. Von Krankenhaus zu Krankenhaus, von Person zu Person, von Station zu Station. Auf eine verschrobene, verstohlene Weise genoss er den Ausflug. Zum ersten Mal seit fast 5 Jahren durfte er das Krankenhaus verlassen. Die Nacht war klar, die Milchstraße zog sich wie eine aufgerollte Urfeder aus Licht über den Himmel, ein Halbmond folgte ihnen über die dunklen Baumwipfel hinweg, während sie nach Süden fuhren, nach Palmyra, Newport, Pittsfield, Benton und Clinton. Das Auto flüsterte in fast vollkommener Stille dahin. Leise Musik, Haydn, tönte aus den 4 Lautsprechern des Autoradios. Kam mit dem Rettungswagen der Cleves Mills Rescue Squad in ein Krankenhaus, in ein anderes fahre ich mit einem Cadillac, dachte er. Er machte sich nichts daraus, es genügte zu fahren, den Weg entlang zu schweben, die Probleme mit seiner Mutter, seiner neu gewonnenen Fähigkeit und den Menschen, die in seine Seele schauen wollten, er hat es herausgefordert, fassen Sie mich nur nicht an, ja? In einem vorübergehenden Limbo ruhen zu lassen. Wysack sagte nichts, ab und zu summte er eine Melodienfolge der Musik mit. Johnny betrachtete die Sterne. Er betrachtete die Autobahn, die um diese Uhrzeit so gut wie vereinsamt war. Sie rollte sich unablässig vor ihnen auf. Sie passierten die Mautstelle in Augusta und Wysack bezahlte die Autobahngebühren. Danach fuhren sie weiter. Gardiner, Sabbathus, Lewiston. Fast 5 Jahre. Länger als manch verurteilter Mörder im Knast verbringen muss. Er schlief, träumte. »Johnny«, sagte seine Mutter in dem Traum, »Johnny, mach, dass es mir besser geht, mach, dass es mir gut geht.« Sie war wie eine Bettlerin in Lumpen gekleidet, sie kroch über das Kopfsteinpflaster auf ihn zu, ihr Gesicht war weiß, dünnes Blut rann aus ihren Knien. Weiße Läuse wimmelten in ihrem schütteren Haar, sie streckte ihm zitternde Hände entgegen. »Die Macht Gottes wirkt in dir«, sagte sie, »das ist eine große Verantwortung, Johnny, ein großes Vertrauen, dem musst du dich würdig erweisen.« Er nahm ihre Hände, schloss seine über ihnen und sagte, »Geister, weichet von dieser Frau.« Sie stand auf. »Geheilt«, rief sie mit einer von seltsamem und schrecklichem Triumph erfüllten Stimme. »Geheilt! Mein Sohn hat mich geheilt! Sein Wirken ist groß auf dieser Welt!« Er wollte protestieren, wollte ihr sagen, dass er keine großen Taten vollbringen wollte, heilen oder in Zungen sprechen, die Zukunft vorhersagen oder Sachen finden, die verloren gegangen waren. Er versuchte es ihr zu sagen, aber seine Zunge wollte dem Gehirn nicht gehorchen. Dann war sie an ihm vorbei, stolperte die Kopfsteinpflasterstraße entlang, ihre Haltung war gebückt und gebrechlich und dennoch gleichzeitig irgendwie arrogant. Ihre Stimme schmetterte wie eine Fanfare. »Geheilt! Erlöser! Erlöser! Erlöser!« Und zu seinem Entsetzen sah er, dass ihr tausende andere nachfolgten, vielleicht Millionen, und alle waren verstümmelt oder gebrechlich oder litten Not. Die stämmige Reporterin war da, sie musste wissen, wen die Demokraten 1976 als Präsidentschaftskandidaten nominieren würden. Da war ein blinder Farmer in langen Unterhosen, der ein Foto seines Sohnes bei sich hatte, ein lächelnder junger Mann in der Uniform der Luftwaffe, der 1972 über Hanoi vermisst gemeldet worden war. Er musste wissen, ob sein Sohn tot oder am Leben war. Eine junge Frau, die Sarah ähnlich sah, mit Tränen auf den Wangen, die ihm ein Baby mit Wasserkopf entgegenhielt, auf dem blaue Adern wie Runen des Untergangs hervortraten. Ein alter Mann, dem Arthritis die Finger zu Klauen verkrümmt hatte. Andere, Sie bildeten ein meilenlanges Heer, sie würden geduldig warten, sie konnten ihn mit ihren stummen, zwingenden Bedürfnissen töten. »Geheilt!« Die Stimme seiner Mutter hallte herausfordernd zurück. »Erlöser, geheilt, geheilt!« Er wollte ihnen sagen, dass er weder heilen noch erlösen konnte, aber bevor er den Mund öffnen und es bestreiten konnte, legte der erste Hand an ihn und schüttelte ihn. Das Schütteln war wirklich. Es war Wysacks Hand auf seinem Arm. Orangefarbenes Licht erfüllte das Auto und machte das Innere taghell. Es war ein albtraumhaftes Licht, welches Sams gütiges Gesicht in die Fratze eines Trolls verwandelte. Einen Augenblick glaubte er, der Albtraum würde noch andauern, dann sah er, dass das Licht von der Parkplatzbeleuchtung stammte. Auch diese war offenbar ausgewechselt worden, während er im Koma lag, von grellem Weiß zu einem unheimlichen Orange, das wie Farbe auf der Haut lag. »Wo sind wir?« fragte er mit belegter Stimme. »Im Krankenhaus«, sagte Sam, »Cumberland General.« »Oh, gut.« Er setzte sich auf. Der Traum schien in Bruchstücken von ihm abzufallen. Er lag noch auf dem Boden seines Verstandes wie etwas Zerschmettertes, das noch nicht weggefegt worden ist. »Sind Sie bereit, hineinzugehen?« »Ja«, sagte Johnny. Sie überquerten den Parkplatz und hörten das leise Zirpen der Sommergrillen im Wald. Glühwürmchen stachen durch die Dunkelheit. Das Bildnis seiner Mutter erfüllte sein Denken, aber nicht so sehr, dass er nicht den sanften und aromatischen Geruch der Nacht hätte wahrnehmen können, das Gefühl des leichten Windes auf der Haut. Es blieb Zeit, die Gesundheit der Nacht zu genießen und das Gefühl der Gesundheit, das in ihm erwachte. Im Zusammenhang dessen, weswegen er hier war, schien der Gedanke beinahe obszön, aber nur beinahe. Und er ließ sich nicht verdrängen. Herb Smith kam ihnen auf dem Flur entgegen, und Johnny sah, dass sein Vater eine alte Hose trug, Schuhe ohne Socken, dazu sein Pyjama-Oberteil. Es verriet Johnny, mit welcher Plötzlichkeit alles gekommen sein musste, es verriet ihm mehr, als er wissen wollte. »Sohn«, sagte er, »er wirkte irgendwie kleiner.« Er wollte noch mehr sagen und konnte es nicht. Johnny umarmte ihn und Herb brach in Tränen aus. Er schluchzte in Johnnys Hemd hinein. »Daddy«, sagte er, »schon gut, Daddy, schon gut.« Sein Vater legte die Arme um Johnnys Schultern und weinte. Wysack wandte sich diskret ab und inspizierte die Bilder an den Wänden, einförmige Aquarelle von hiesigen Künstlern. Herb begann sich wieder zu erholen, er wischte sich mit dem Arm über die Augen und sagte, »Sieh mich mal an, noch im Pyjama-Oberteil. Dabei hätte ich durchaus noch die Zeit gehabt, mich umzuziehen, bevor der Notarztwagen kam. Ich habe einfach nicht daran gedacht. Muss wohl senil werden.« »Nein, wirst du nicht.« »Nun«, er zuckte mit den Schultern, »hat dich dein Doktorfreund hergebracht? Das war nett von Ihnen, Dr. Wysack.« Sam zuckte mit den Schultern. »Gern geschehen.« Johnny und sein Vater gingen auf den kleinen Warteraum zu und setzten sich. »Daddy, ist sie, es geht bergab«, sagte Herb. Er schien jetzt ruhiger zu sein. »Sie ist bei Bewusstsein, aber es geht bergab. Sie hat nach dir gefragt, Johnny. Ich glaube, sie hat nur deinetwegen durchgehalten.« »Meine Schuld«, sagte Johnny. »Ist alles meine Schuld.« Der Schmerz an seinem Ohr erschreckte ihn, und er sah seinen Vater verblüfft an. Herb hatte sein Ohr gepackt und fest herumgedreht. So viel zum Rollentausch, dass sein Vater in seinen Armen weinte. Der alte Ohr-Umdrehen-Trick war eine Strafe, die Herb für schwerwiegendste Vergehen vorbehalten hatte. Johnny konnte sich nicht daran erinnern, dass er ihm seit seinem 13. Lebensjahr je das Ohr herumgedreht hatte, und damals hatte er mit ihrem alten Rambler herumgespielt. Er hatte versehentlich die Handbremse gelöst und das alte Auto war stumm den Weg hinabgerollt und in ihren Schuppen gerast. »Sag das nie wieder«, sagte Herb. »Herrje, Dad!« Herb ließ los. In seinen Mundwinkeln nistete ein beinahe verschmitztes Lächeln. »Hast wohl das Ohr umdrehen vergessen, hä? Hast gedacht, ich hätte es auch vergessen. Von wegen, Johnny!« Johnny sah seinen Vater immer noch völlig perplex an. »Gib dir nie wieder die Schuld!« »Aber sie hat diese verdammte Sendung gesehen, ja. Sie war ekstatisch, sie war fasziniert. Dann lag sie plötzlich auf dem Fußboden. Ihr armer Mund hat wie bei einem Fisch auf dem Trockenen nach Luft geschnappt.« Herb beugte sich dichter zu seinem Sohn. Der Doktor wollte nicht so recht mit der Sprache heraus, sprach aber von heroischen Vorstellungen. »Ich habe ihm nichts erzählt. Sie hat ihre eigene Sünde begangen, Johnny. Sie bildete sich ein, den Geist Gottes zu kennen. Gib dir nie wieder die Schuld an ihrem Fehler.« Jetzt glänzten frische Tränen in seinen Augen, seine Stimme klang rau. »Gott weiß, dass ich sie mein Leben lang geliebt habe, aber in letzter Zeit fiel es mir immer schwerer. Vielleicht ist es so am besten.« »Kann ich sie sehen?« »Ja, sie liegt am Ende des Flurs, Zimmer 35. Sie erwarten dich bereits. Sie auch. Nur noch eins, Johnny. Stimme allem zu, was immer sie sagen mag. Lass sie nicht mit dem Gedanken sterben, dass alles umsonst war.« »Nein.« Eine Pause. »Kommst du mit?« »Jetzt nicht. Vielleicht später.« Johnny nickte und schritt den Flur entlang. Das Licht war während der Nachtschicht gedämpft. Der kurze Augenblick in der warmen, angenehmen Sommernacht schien jetzt sehr weit entfernt zu sein, aber sein Albtraum im Auto war sehr nah. Zimmer 35. Vera Helen Smith stand auf dem kleinen Schild an der Tür. Hatte er gewusst, dass ihr zweiter Vorname Helen war? Es musste wohl so sein, wenngleich er sich nicht daran erinnern konnte, aber er konnte sich an andere Dinge erinnern, wie sie ihm an einem heißen Sommertag am Old Orchard Beach fröhlich lachend ein in ihr Taschentuch eingewickeltes Eis gebracht hatte, wie er und sein Vater und seine Mutter Rommy gespielt hatten. Später, als die Religiosität zunehmend Besitz von ihr ergriff, duldete sie kein Kartenspiel mehr im Haus, nicht einmal um Cribbage zu spielen. Er erinnerte sich an den Tag, als ihn eine Biene gestochen hatte und er zu ihr gelaufen war, wobei er sich die Augen aus dem Kopf geheult hatte, und sie hatte die Schwellung geküsst und den Stachel mit einer Pinzette herausgezogen und dann die Wunde mit einem Stoffstreifen umwickelt, den sie in Backpulver getaucht hatte. Er stieß die Tür auf und ging hinein. Sie war ein vages Bündel im Bett, und Johnny dachte, so hab ich ausgesehen. Eine Schwester nahm ihr den Puls. Sie drehte sich herum, als sie die Tür hörte, und das düstere Licht spiegelte sich in ihrer Brille. »Sind Sie Mrs. Smiths Sohn?« »Ja.« »Johnny.« Ihre Stimme stieg von dem Bündel im Bett empor. Sie war trocken und rau und rasselte vom Tod gezeichnet wie Perlen in einem leeren Glas. Die Stimme, Gott helfe ihm, verschaffte ihm eine Gänsehaut. Er kam näher. Ihre linke Gesichtshälfte war zu einer höhnischen Maske verzerrt, die Hand auf der Tagesdecke war eine Kralle. Schlaganfall, dachte er, was alte Leute einen Schock nennen. Ja, das ist besser. So sieht sie aus, als hätte sie einen schlimmen Schock gehabt. Bist du es, John? Ich bin es, Ma. Johnny, bist du das? Ja, Ma. Er kam noch näher heran und zwang sich dazu, nach der knochigen Kralle zu greifen. Ich will meinen Johnny, sagte sie quengelnd. Die Schwester warf ihm einen mitleidigen Blick zu und er stellte fest, dass er mit der Faust auf sie einschlagen wollte. Würden Sie uns allein lassen?« fragte er. »Eigentlich sollte ich es nicht, während kommen Sie, sie ist meine Mutter, und ich möchte eine Weile mit ihr allein sein«, sagte Johnny. »Was ist schon dabei?« »Nun, bring mir meinen Saft, Dad«, rief seine Mutter heiser, »ich könnte einen ganzen Liter austrinken.« »Würden Sie jetzt endlich hinausgehen?« schrie er die Schwester an. Er war von einem schrecklichen Kummer erfüllt, für den er nicht einmal einen Brennpunkt finden konnte. Er war wie ein Strudel, der ins Dunkel hinabführte. Sie verließ das Krankenzimmer. »Na?« sagte er und setzte sich neben sie ans Bett. Das unheimliche Gefühl verdoppelter Zeit, von Umkehrung, ließ nicht von ihm ab. Wie oft hatte sie so an seinem Bett gesessen, hatte vielleicht seine trockene Hand gehalten und zu ihm gesprochen. Er erinnerte sich an diese zeitlose Periode, als sich das Zimmer um ihn geschlossen zu haben schien. Wie durch eine gasedünne Fruchtblasenmembran gesehen, beugte sich das Gesicht seiner Mutter über ihn und donnerte langsam sinnlose Worte in sein nach oben gekehrtes Gesicht. »Ma«, sagte er noch einmal und küsste die Kralle, die ihre Hand ersetzt hatte. »Gib mir die Nägel, ich kann das«, sagte sie. Ihr linkes Auge schien in seinem Orbit erstarrt, das andere rollte wild. Es war das Auge eines Pferdes, dem man in die Eingeweide geschossen hat. »Ich möchte Johnny.« »Ich bin hier, Ma.« »Johnny, Johnny, Johnny.« »Ma«, sagte er und fürchtete schon, die Schwester könnte zurückkommen. Sie brach ab und wandte ihm den Kopf ein wenig zu. »Beugen Sie sich herüber, wo ich Sie sehen kann«, flüsterte sie. Er folgte ihrer Bitte. »Du bist gekommen«, sagte sie. »Danke, danke.« Tränen begannen aus ihrem gesunden Auge zu strömen, das andere, das in der Gesichtshälfte, die von dem Schock erstarrt war, starrte gleichgültig nach oben. »Sicher bin ich gekommen.« »Ich habe dich gesehen«, flüsterte sie, »welche Macht Gott dir gegeben hat, Johnny. Hab ich es dir nicht gleich gesagt? Hab ich dir nicht gesagt, dass es so ist?« »Ja, das hast du.« »Er hat eine Aufgabe für dich«, sagte sie. »Lauf nicht vor ihm davon, Johnny. Versteck dich nicht in einer Höhle wie Elias oder lass ihn einen Walfisch schicken, der dich verschluckt. Mach das nicht, Johnny.« »Nein, werde ich nicht.« Er hielt ihre Krallenhand, sein Kopf dröhnte. »Nicht der Töpfer, sondern der Ton, Johnny. Erinnere dich.« »Gut.« »Erinnere dich«, sagte sie streng, und er dachte, sie geht immer weiter ins Land ohne Verstand. Aber das tat sie nicht, jedenfalls ging sie nicht weiter ins Land ohne Verstand, als sie's schon betreten hatte, seit er aus dem Koma erwacht war. »Höre auf die leise Stimme, wenn sie ertönt«, sagte sie. »Ja, Ma, das werde ich.« Sie drehte den Kopf ein klein wenig auf dem Kissen und lächelte sie. »Du denkst wahrscheinlich, ich bin verrückt.« Sie drehte den Kopf noch ein wenig herum, damit sie ihn direkt ansehen konnte. »Aber das macht nichts. Du wirst die Stimme erkennen, wenn sie kommt. Sie wird dir sagen, was du tun musst. Sie hat es Jeremias und Daniel und Amos und Abraham gesagt. Sie wird zu dir sprechen. Ich sage es dir. Und wenn sie es tut, Johnny, erfülle deine Pflicht.« »Okay, Ma.« »Welch eine Macht«, murmelte sie. Ihre Stimme wurde nuschelnd und unverständlich. »Welche Macht hat Gott dir verliehen? Ich wusste es. Ich hab's immer gewusst.« Ihre Stimme erstarb, das gute Auge wurde geschlossen, das andere sah leer nach oben. Johnny blieb noch 5 Minuten bei ihr sitzen, dann stand er auf und wollte wieder gehen. Seine Hand lag auf dem Türknauf und er wollte die Tür öffnen, als er noch einmal ihre trockene, rasselnde Stimme hörte, die ihm kalte Schauer über den Rücken jagte, als sie den felsenfesten Befehl wiederholte. »Erfülle deine Pflicht, John.« »Ja, Ma.« Er hatte zum letzten Mal mit ihr gesprochen. Sie starb am Morgen des 20. August, 5 Minuten nach 8 Uhr. Irgendwo nördlich von ihnen hatten Walt und Sarah Hazlitt eine Diskussion über Johnny, die fast ein Streit war. Und irgendwo südlich von ihnen schnitzte sich Greg Stilson ein erstklassiges Arschloch zurecht.